den Schutz meiner portugiesischen Sklavenhändler erflehten. Tückisch nahmst du mich an Bord, mich den Schwesten, du versprachst mir eine Festung über dem stillen Wasser. Verzweifelt vertraut ich nicht deinen Ränken an. Ich glaubte an dein Gesicht, offen für alle Strömungen. Ich glaubte an dein Erbe von sarazenischen Dolchen, an die